Radio. Hallo, willkommen zu On Radio. Wir sind hier seit, nach einem Jahr zurück. Länger als ein Jahr. Endlich wieder mal on air. Und heute machen wir eine Sendung mit verschiedenen Gästen im Studio und auf Skype. Zum Beispiel Hannes Waldschütz ist jetzt hier. Ich glaube jetzt, warte, ich muss dich mal hochziehen. Jetzt. Hallo. Ja. Und Benjamin versucht gerade noch das Fenster zuzumachen wegen dem Regen. Und über Skype haben wir eine isländische Künstlerin da, Elva Ólafsdóttir. Und wir spielen heute Arbeiten von Hannes Waldschütz, von Benjamin Kilchhofer und von Elva Ólafsdóttir so zwischendrin. Eine Arbeit von Elva lief jetzt gerade eben schon ganz am Anfang. Genau, das war der Donner. Die Arbeit heißt, wie heißt sie? Unclear Sky. Unclear Sky, genau. Und eine andere Arbeit, die Arbeit, um die es heute wahrscheinlich im Besonderen geht, läuft auch schon. Und vielleicht beginnen wir gerade mal über diese Arbeit zu sprechen oder ein bisschen allgemein über Hannes Waldschütz zu sprechen, der heute im Studio ist. Frisch diplomierter Künstler. Ja. Ja. Hannes, deine Arbeit, die wir jetzt hören oder die wir später dann noch lauter hören, erzähl ein bisschen über diese Arbeit. Na, oder über dein Diplom eher, oder? Beziehungsweise dein Diplom. Es ist dein Diplom, was wir heute besprechen und hören. Richtig. Ich habe mich vor allem, oder ich beschäftige mich schon seit einer ganzen Weile mit Maschinen und Menschen und den Verhältnissen, die dazwischen entstehen. In diesem Fall besonders mit dem Machtverhältnis, das sich ergibt, wenn da so ein Apparat vorentsteht, so eine Konstruktion. Und das auf zweierlei Weise. Zum einen ist es als Konstruktion immer eine Vorgabe eines Erbauers, eines Konstrukteurs, die dem Maschinenbediener dann ultimativ eigentlich irgendwelche Handlungen abverlangt, vom Anschalten übers Ausschalten, übers was auch immer verändern. Und zum anderen, also das ist das eine Machtverhältnis, was da entsteht. Und das andere ist daraus, dass Maschinen nicht alleine kommen. Das heißt, ich habe zwar hier ein Handy und darüber verfüge ich natürlich als Benutzer total. Ich kann es zerstören, ausschalten, anschalten, was auch immer. Aber das System-Handy ist damit nicht einfach irgendwie abzuschalten. Genauso, ne? Ein Computer besteht aus einem, das ist das einzelne Gerät, aber in einem gesellschaftlichen Zusammenhang kann ich das Gerät Computer nicht einfach irgendwie vermeiden oder abschalten. Mhm. Und diese zwei Formen von Macht, die da durch Konstruktionen, durch Maschinen entstehen, habe ich eben zum einen in der theoretischen Arbeit, die da als Diplom notwendig ist, bearbeitet, aber auch in einer Installation, deren Sound, das ist eine Soundarbeit unter anderem, wir dann eben im Verlauf dieser Sendung hören. Ich beschreibe die einfach mal, das ist ein Kubus, der im Raum steht, die Maße 50 mal 70 mal 50 etwa, hat einen großen Lautstärkeregler dran, ist sehr schwer, ist aus Metall, wiegt um die 80 Kilo und hat allein die Aufgabe oder beziehungsweise das Einzige, was da passiert, es wird ein Ton, ein Sound langsam immer lauter über den Verlauf von einer Stunde. Das heißt, während wir am Anfang noch gar nichts hören, außer einen anthrazitfarbenen Block irgendwo stehen sehen, füllt sich langsam der Raum drumherum immer mehr mit diesem Sound, bis er dann schlussendlich nach dem gegebenen Zeitraum, sagen wir eine Stunde, dann so laut sein wird, dass er wirklich auch den ganzen Raum ausfüllt. Diese Arbeit kann die ganze Zeit durch den Lautstärkeregler, der da dran ist, abgeschaltet werden bzw. runtergeregelt werden. Und dazu ist jeder, aber vor allem das Betreuende oder die Aufsicht bei so einer Ausstellungssituation gefragt, diese Arbeit zu jedem gegebenen Zeitpunkt einfach wieder leise zu drehen. Also jeder, auch der Besucher hat die Möglichkeit, das Ding anzufassen und also es ist gewollt. Das ist gewollt, ja. Genau. Auch der Besucher, allerdings richtet sich diese Arbeit hier explizit an die Aufsicht, weil die durch das Arbeitsverhältnis, aufgrund dessen sie denn da überhaupt in diesem Raum ist und diese Arbeit oder auch die anderen bei einer Gruppenausstellung irgendwie betreuen muss, diese Arbeit richtet sich eben an diese, weil diese Person nicht einfach den Raum verlassen kann, im Gegensatz zu dem Besucher. Hm? Sondern das heißt, dem ist irgendwie dort vor Ort und das, was an Möglichkeit besteht, ist eben den Sound, sobald er irgendwann ein Nervlevel erreicht hat, zu sagen, hier, stopp, mal wieder leise. Das heißt aber auch, dadurch, dass es ein sehr langsamer Lautstärkeverlauf ist, das kann auch die ganze Zeit leise sein. Wenn man die alle 5 Minuten runterdreht, hört eigentlich niemand. Genau, dann hört eigentlich niemand diese Arbeit. Ja. Aber es geht auch mehr um die Geste als um den Sound bei dir, oder? Das ist richtig. Der Sound ist tatsächlich in diesem Fall nur dazu da, um eine Handlung zu veranlassen. Das heißt, der Sound hat in dem Fall eigentlich die Funktion, irgendwie dieses Machtgefüge irgendwo aufzubauen, indem er sozusagen ein bisschen körperlich wird, indem er irgendwann an die Nervgrenze der jeweiligen Person irgendwo stößt. Und von dem her geht es tatsächlich nur um diese Geste dessen, dass man da irgendwann hingeht und diesen Lautstärkeregler runterdreht. Also eine Maschine, ein Objekt, das nur dazu da ist, dass es bedient wird. Klingt gut. Erzähl mal was über den Sound, den wir da hören. Der Sound ist, oder dazu muss ich davor sagen, ich habe ganz viel Energie da rein investiert, dass dieses Objekt, wenn es denn leise ist, wenn noch kein Sound zu hören ist, dass sie auch wirklich leise ist. Das heißt, ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie kriege ich sämtliche Störgeräusche da rausgefiltert, wie kriege ich irgendwie die Lüfter, die da drin sind, wahnsinnig leise, der Motor, der die Lautstärkeregelung... Der Motor, der die Lautstärkeregelung steuert, ist auf Leder gelagert, um sämtliche Störgeräusche irgendwie rauszunehmen. Und dann habe ich später, in einem späteren Gang, das, was da an Noise noch irgendwie in dieser ganzen Elektronik noch vorhanden ist, habe ich irgendwo abgegriffen und verstärkt und eben als Sound dann verwendet, der dann nachher zu hören ist. Das heißt, der Sound kommt nicht von extern, sondern der Sound ist das, was aus der Kiste rauskommt oder was irgendwo ein Geräusch in dieser Kiste noch übrig ist, der dann langsam eben in den Raum reingetragen wird. Ja. Der Titel der Arbeit ist Volume. Und um da direkt nämlich das nochmal zu erwähnen, Volume bezieht sich da eben zum einen auf diesen Lautstärkeregler als Volume-Regler, aber zum anderen eben auch, dass durch diesen Sound langsam das Volumen dieser Arbeit immer mehr zunimmt. Während sie am Anfang auf ihre äußeren Grenzen beschränkt ist, auf diese Kiste, die da zu sehen ist, wird sie langsam im Verlauf dessen, dass diese Lautstärke langsam zunimmt, durch ihren eigenen Sound immer größer, das Volumen dieser Arbeit nimmt immer mehr zu, bis sie eigentlich an die Raumgrenzen stößt und dann keinerlei Platz mehr eigentlich ist, außer für diese Arbeit. Wie stellst du dir diese Arbeit vor in einem, also sie wird jetzt gerade ausgestellt zur Diplomausstellung hier in Leipzig, aber wie stellst du dir vor, wenn das einer großen Gruppenausstellung präsentiert wird? Du weißt ja schon, dass dann diese Arbeit theoretisch alle anderen komplett zunichte machen kann. Wie gehst du damit um, dass deine Arbeit so den Raum besetzt, dass es keine andere Kunst zulässt eigentlich? Außer man macht sie aus, was ja eben, ja gut. Na, ausmachen kann man sie ja nicht. Naja, aus nicht, aber halt so leise, dass man sie nicht mehr hört. Das ist noch wichtig zu erwähnen, eben man kann sie nicht abschalten, sie ist mit einer Notstromversorgung versehen, sodass sie mindestens noch eine Woche weiterläuft. Das heißt, selbst wenn man den Stecker zieht, sie hat keinen An- oder Ausschaltknopf, das geschieht jeweils automatisch zu Ausstellungsbeginn. Das heißt, jetzt im Falle von der Diplomausstellung, die im Übrigen in der Schwänerei in der Werkschauhalle stattfindet, von Dienstag bis Samstag, 14 bis 18 Uhr, das bedeutet auch in diesem Fall... Nur eine Woche? Nein, bis... Nee, schon länger. Mitte August, 3 Wochen, glaube ich. Ah, okay. Genau, bis zum 15. August, ab jetzt. Ja. Das heißt, das Objekt geht auch, der Sound wird pünktlich zu Ausstellungsbeginn um 14 Uhr angeschalten und läuft in diesem konkreten Fall dann einfach bis 18 Uhr. Das heißt, man kann sie nicht abschalten. Und deine Frage dann aufzunehmen, sie lässt schon die andere Kunst zu, weil man kann sie auch als Betrachter ja leiser drehen. Das heißt, wenn ich jetzt mich gestört fühle in meinem Betrachten anderer Werke, dann kann man sie jederzeit auch als Besucher dieser Ausstellung leiser drehen. Ich gehe aber davon aus, weil wichtig ist dabei auch, dass diese Arbeit innerhalb einer Ausstellung in der Nähe der Aufsicht positioniert wird und nicht irgendwo in einem hinteren Raum, wo sie also langsam ihren Sound lautest abspielen kann, sondern sie muss auch in relativer Nähe zu der Aufsichtsperson positioniert sein. Und das bedeutet, ich gehe davon aus, dass sie irgendwann zu viel hat und sie einfach auch bei einem relativ leisen Lautstärkeniveau schon wieder runterdreht. Das hängt aber von der jeweiligen Person ja, ab, ne? Ja, das hängt klar auch von, also ich nehme an, dass dieser Klang, dieses Störgeräusch, auch bei geringer Lautstärke irgendwann beginnt zu nerven. Also ich denke, wenn man da 5-6 Stunden am Tag sitzt und jeden Tag dieses Noise-Geraspel hört, dass einem das auf die Nerven geht. Aber was mich eben jetzt da sehr freut an dieser Arbeit, ist, dass sie eigentlich erst gelingt, wenn sie nervt. Was ich eigentlich wunderbar finde, wenn man das zu einem Kunstwerk sagen kann, dass es zuerst auf die Nerven gehen muss, damit es gelingt, damit es ein gutes Kunstwerk ist. Naja, oder die Androhung, dass sie nerven könnte. Also man muss es sicher an einem Punkt mal erfahren. Aber man muss haben, es ja erfahren, dass sie nervt. Das ja, hat sie genau. Für die jeweilige Person unter Umständen dann schon mal an einem Punkt getan. Mhm. Ab dann reicht die bloße Vorstellung, dass sie gleich wieder nerven könnte. Und man dreht sie dann vielleicht schon leise. Die also Erfahrung, im, ja. Im Laufe der, als ich dieses Objekt gebaut habe, bin ich selber dann irgendwann tatsächlich auch an die Grenzen meiner Nervbelastung irgendwo gekommen und habe sie auch eben ständig immer wieder leiser drehen müssen. Und tatsächlich reicht dann auch schon die blanke Vorstellung, dass es gleich wieder laut sein könnte. Also für mich hat das ausgereicht, um dann doch immer wieder ganz schnell wieder leise zu drehen. Also ja, wenn wir hier von laut sprechen, das ist richtig laut, das sind Megafone in diesem Kasten drin und das... Ja, also ich habe sie leider nicht gehört. In voller Lautstärke. Ja, dennoch habe ich mich an die gängigen Arbeitsschutzbestimmungen gehalten. Ach, wie sind die eigentlich? Die sind bei 80 dB muss Gehörschutz bereitgestellt werden und bei 85, wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Gehörschutz auch tragen. Das erreicht sie aber auch nur knapp, also absichtlicherweise. Es geht ja auch nicht darum, also das Gehör der Menschen irgendwie zu beschädigen. Deswegen ist sie dann auch irgendwann abgeregelt, dass sie dann nicht allzu laut wird. Ja. Aber in einem Ausstellungsraum gerade reicht auch wirklich, wie du schon sagtest, ein ganz leises Soundniveau, um schon echt irgendwo anstrengend zu sein. Hm. Das reicht nicht mal Straßenlautstärke etwa im Vergleich. Aber Straßen, eine sehr stark befahrene Hauptstraße als Lautstärke in so einem Ausstellungsraum ist ohrenbetäubend laut, während wir das den ganzen Tag draußen ja unter Umständen kaum wahrnehmen, wenn wir in der Stadt unterwegs sind. Was ja auch mit unserem Gehör zu tun hat, weil es halt abwechslungsreich ist, obwohl ja dein Geräusch eben auch abwechslungsreich ist. Es ist nicht reines White Noise, was wirklich nach ganz kurzer Zeit beginnt zu nerven, weil es so statisch ist. Es ist eine gewisse Dynamik da drin, es ist zwar sehr wiederholend, das liegt daran, dass da auch Datenleitungen irgendwie in dieser Schaltung verlaufen, das heißt, es sind leichte rhythmische Elemente da auch zu hören. Wesentlich ist es schon Noise, also Rauschen, eben ein bisschen durchsetzt von verschiedenen leicht rhythmischen oder wiederholenden Elementen. Willst du jetzt mal ein anderes Stück jetzt spielen? Ja, ich denke mal, wir schalten Elva ein bisschen mehr ein, die wir auch schon gehört haben, in Form von Albert. Albert spricht für Elva. Elva ist gerade in Vilnius, Litauen. Es ist die zweite Künstlerin, die wir heute in unserer Sendung vorstellen. Und ja, spiel doch mal. Das, was etwas ist, wie es ist, nennen wir sein Wesen. Der Ursprung von etwas ist die Herkunft seines Wesens. Die Frage nach dem Ursprung des Kunstwerks fragt nach seiner Wesensherkunft. Das Werk entspringt nach der gewöhnlichen Vorstellung aus der und durch die Tätigkeit des Künstlers. Das, kuris yra kažkas panašaus į tai, mes vadiname savo pobūdį. Kažką kilmės yra jo kilmės. Dėl kūrinio kilmės klausimas, kuris užduodamas apie jo kilmę. darbas atsiranda po bendra idėja, iš ir per menininko darbą. Wodurch aber und woher ist der Künstler das, was ist? Durch das Werk, denn das ein Werk, den Meisterlobe heißt. Das Werk erst lässt den Künstler als einen Meister der Kunst hervorgehen. Der Künstler ist der Ursprung des Werkes, das Werk ist der Ursprung des Künstlers. Keines ist ohne das andere. Kas ir kur yra menininkas, bet kas jis? Per darbą, kad dirbti pagirti meistras, tai yra galima dirbti toliau, kol kaip meno meistras menininkas. Menininkas yra darbo šaltinio. Augalų yra menininko šaltiniai. Nėra vieno be kito. So. Ja, haha. Das waren jetzt gerade zwei Arbeiten nacheinander. Ich sag nichts zu meiner Arbeit. Da muss jemand anders was dazu sagen. Also das zweite war jetzt die Arbeit von Benjamin Kirchhofer, die also unsere Sendung heute ist ja zum Thema Störung, weil wir verschiedene Varianten haben. Bei Elvers Arbeit mit dem Donner geht es ja darum, dass wie sollte man das jetzt sagen? Ich habe sie das nochmal gesagt. Dass die atmosphärische Störung des Donners, die sich sowieso im Äther entlädt, also hier nochmal als Objekt ins Radio eingebracht wird. Und bei Hannes ist die Störung ja auch ganz klar, weil wir gestört werden durch diesen ganzen, durch den Sound. Und bei deiner Arbeit würde ich ja sagen, es geht mehr um die Übersetzungsfehler. Die Störung der Sprache, ja. Was man jetzt noch nicht so mitgekriegt hat. Was jetzt ja. der erste Teil war, aber es kommen nochmal Titel. Können wir Elva jetzt mal dazu nehmen? Ich versuche sie gerade anzurufen. Hört man das? Ich habe nichts. Ich habe nichts im Kopf. Ja. Ich versuche sie gerade anzurufen. Elva? Hört man das? Ich habe nichts. Ah, Elva hat anscheinend ihr Radio, ihren Livestream angehabt und deswegen haben wir uns jetzt nochmal gehört. Okay, ich habe das nicht gehört, ich habe keine Kopfhörer. Naja, egal, auf jeden Fall ist sie über Skype ist sie hier. Ich sehe, was sie schreibt. Sie schreibt, Calling Woodcast Feedback Noise, das aber auch eigentlich passt. Na ja, wurscht. Ich denke, wir sprechen mal ein bisschen. Also bist du jetzt die Stimme von Elva? Oh Gott, ist die Arbeit laut. Wir sprechen ein bisschen weiter mit Hannes über seine Arbeit. Beziehungsweise ich will noch ein bisschen mehr hören über Maschinen. Das ist nicht neu für dich, Hannes. Du bist sehr interessiert in Maschinen und in Maschinen, die scheinbar was tun. Wofür sie, naja, also ich sag's jetzt ein bisschen böse, ein bisschen sinnlose Maschinen. Das ist gar nicht so böse, weil das ist auch irgendwo erklärtes Ziel. Das ist richtig, ich habe verschiedene Maschinen im künstlerischen oder als Objekte im künstlerischen Zusammenhang gebaut. Und ganz wichtig dabei ist, dass sie irgendwo auf eine Weise eine Sinnlosigkeit dabei haben. Wenn man sich mit Maschinen oder Konstruktionen oder irgendwelchen technischen Zusammenhängen beschäftigt, ist das alles immer so eine Folge von Zwangsläufigkeiten. Man hat eine Eingangsidee, ganz egal, ob ich ein Fahrrad konstruieren will, ein Auto oder eine Atombombe, was auch immer. Alle folgenden Schritte sind dann immer zwangsläufig. Und auch bei so einem künstlerischen Objekt irgendwo, da gibt es jetzt zum Beispiel die Idee, ich habe eine Kiste, da ist eine Lautstärke, die wird immer lauter, man kann sie leise drehen. Alles, was dann folgt, sind irgendwo technische Notwendigkeiten und Zwangsläufigkeiten, die langsam dann zusammengesetzt zu einem fertigen Konstrukt dann irgendwo führen. Und von dem her ist es ganz wichtig, dass die eigentliche Tätigkeit oder die eigentliche Funktion dieser Maschinen dann irgendwo im Sinnlosen... Was sagte sie? I don't have a headset. Right. Sie kann also nicht mit uns sprechen. Ja, egal, weiter. Naja, diese Sinnlosigkeit ist von dem her wichtig. Allerdings würde ich sagen, ist das, finde ich, grundsätzlich ein ganz wichtiger Punkt bei künstlerischer Auseinandersetzung, dass sie irgendwo außer ihrem eigenen, ihrem Selbstzweck keine weitere Funktion oder keine weitere externen Zweck Sinn erfüllt und nur aus sich selbst heraus irgendwo einen Sinn ergibt. Mhm. Die Maschinen, die ich bislang gebaut habe, da gibt es eine kleine Serie zum Beispiel von wartenden Maschinen, die sind 3 Stück, jeweils auf ein erklärtes Ziel warten bzw. gewartet haben. So eine Serie aus 3 Konstruktionen, davon hat eine auf einen Zeitpunkt gewartet, eine darauf, dass sie nicht mehr wartet, und eine, die dritte, wartet auf Gott. Die wartet immer noch. Das ist die einzige, die noch wartet, das oder? Das ist die einzige, die immer noch wartet. Die wurden alle am 27. Oktober 2007 angeschaltet, gemeinsam vor Publikum, sind auch mit einer Notstromversorgung ausgestattet und kleine Konstruktionen mit Batterie, die sind auch normalerweise am Stromnetz und die laufen einfach ohne Unterbrechung seitdem, beziehungsweise diese eine läuft nur noch seitdem ohne Unterbrechung. Bedeutet auch für den Transport, ich muss irgendwie Strom gewährleisten und irgendwie 220 Volt haben, solche Dinge. Die Maschine, die auf den Zeitpunkt wartet, ist nach 1,5 Jahren bereits ausgefallen. Das heißt, ausgefallen haben wir jetzt direkt so erwähnt, die einzige Funktion, das einzige, was passiert ist, wenn sie ihr erklärtes Ziel erreicht haben, ist Stillstand aus, fallen also aus. Aber da hattest du den Zeitpunkt eingegeben? Der Zeitpunkt hat sich mir unbekannt beim Start in einer Zufallsfunktion ergeben. Im Prinzip wurde einfach eine große Zahl an Sekunden erzeugt, die von jetzt bis in 50, oder zu dem Zeitpunkt von da bis in 50 Jahren eigentlich hätte sein können. Irgendein zufälliger Moment. Offensichtlich war nach 1,5 Jahren etwa bereits dieser Zeitpunkt erreicht, sodass diese Maschine als erstes ausgefallen ist. Die Maschine, die darauf wartet, nicht mehr zu warten, war eigentlich ein endloser Loop, der eigentlich in der konstanten Abfrage, warte ich noch, wenn ja, warte weiter, überhaupt keine Abbruchbedingungen hatte und somit war da die einzige Option Defekt oder Zerstörung. Auch das ist eingetreten, sie ist bei einer Ausstellung letztes Jahr im November von der Aufsicht, wahrscheinlich ist deswegen auch, von der Aussicht zerstört, aus Versehen. Insofern ist vielleicht Volume auch die Rache an der Aufsicht. Sollte ich mal drüber nachdenken. Daran habe ich auch schon gedacht. Ja, das ist so ein persönliches. Ist sie auch so groß und schwer, dass sie die Aufsicht nicht zerstört. Nee, das wird schwierig. Das also darf ich mal was kurz einwerfen? Ein Daniel sagt, wir sollen drehen. Wir sollen was? Den Volume-Regler drehen. Hier. Aber das sollte doch er machen. Daniel, ich habe gefragt, ob leiser oder lauter, und er sagt, oh ja, einfach drehen. Wenn du willst, kannst du dann drehen. Ja, Daniel. Ich würde sagen, wenn Daniel sagt, dass wir drehen, dann drehen wir jetzt mal ein bisschen leiser. Ja, das ist okay. Daniel, wenn du jetzt nochmal bestätigst, dass du leiser haben willst, dann machen wir leiser. Oh ja. Oh ja, so. Vielen Dank eigentlich. Die Arbeit ist leiser. Nehme ich an. Wird aber langsam wieder leiser. Lauter. Wird wieder lauter werden, aber momentan ist sie leise. Die ist sehr leise. Ja. Ist gut. Ja. Super. Wir sind dir sehr dankbar, Daniel. Ja, tatsächlich. Außer Benjamin, weil er ja keine Kopfhörer anhat. Ah, jetzt können wir natürlich auch Elva nicht mehr hören. Weil Elva jetzt auch leiser ist. Also vielleicht solltest du sie einfach vorlesen. Ja, Elva meinte, I was wondering why the sound quality is so bad. Hannes' work is pretty effective. Was auch stimmt. Und ich habe jetzt nämlich einen Fehler begangen. Ich habe am Hauptregler leise gedreht. Ja, Hannes macht das auch. Okay, dann machen wir es anders. Versuchen wir gleich nochmal mit Elva zu telefonieren. Sie hat jetzt angeblich Kopfhörer gefunden. Ja, sie hat gemeint, dass sie anruft, aber sie ruft noch nicht an. Ja, deswegen spielen wir jetzt nochmal ein Stück von Benjamin, von Der Ursprung Part 2. Ist es an? Das, was so etwas wie dieses nennen wir seine Natur. Herkunft von etwas ist seine Herkunft. Ursprungsland des Werkes auf die Frage, die über ihre Herkunft befragt. Nach der Geburt hat eine allgemeine Vorstellung des Künstlers und einen Job. Ką nors panašaus mes vadiname savo pobūdį. Kilmė, kad kažkas yra jo kilmės. Kilmės šalies dėl abejonių, kad klausima apie jų kilmę darbą. Po gimimo turi bendrą supratimą apie menininko ir darbą. Kas ir kur yra menininkas, bet kas tai yra? Per darbą, kad darbas pagirti kapitonas, dar gali dirbti iki meno meistras, kaip menininko. Was und wo ist ein Künstler? Aber was ist das? Während der Arbeit, dass die Arbeit in Lob des Meisters, die noch bis ein Meister der Kunst als Künstler arbeiten kann. Künstler ist eine Quelle der Beschäftigung. Anlage ist der Ursprung des Künstlers. Es ist niemand ohne den anderen. Menininkas yra pagrindinis užimtumo šaltinis. Augalų yra menininko šaltiniai. Nėra be kito. So, jetzt haben wir eigentlich schon gesagt, dass der übersetzende Teil bei deinem Stück ist übrigens litauisch. Genau, diese etwas komische, ach, wer ruft denn hier an? Und jetzt ruft Elva auch gerade aus Litauen an. Elva! Hallo Elva. Hallo. Hi. Can you hear us? Yeah, I can. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. It's a bit distorted now as well. It's like Hannah's work is getting louder. Yeah, again, but can you hear me? Yes, we can hear yes. you. You're live. On air. In Leipzig. Cool, awesome. Very nice. Elva, would you like to explain my work? He don't want to explain his own work, so he needs... No. Elva? Oh no, Elva. Yeah, it's a long way to Lithuania with the sound. Yes. Yeah, I can hear like partly and partly. But you don't hear me. Okay. Okay, okay, egal. But it's nice to have you here. Cool. Na, also, was war deine Frage bezüglich meiner Arbeit? Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ja litauisch ist und ja, dass genau, es litauisch. Mit Google Übersetzer übersetzt wurde, der Text von Martin Heidegger über den Ursprung der Kunst. Genau. Und das Litauisch eine so komplizierte Sprache ist, dass, und auch so selten, dass wir erstmal auf Englisch über Google Übersetzer über Englisch und dann auf Litauisch, oder war das nicht so, dass es das so eine Art doppelter Übersetzungsschritt ist? Jetzt hat Elva wieder aufgegeben. Also wie genau das funktioniert bei Google Translator, weiß ich nicht. Das war auch mehr über Zufall, habe ich das entdeckt, beziehungsweise weil dieser litauische Sender, wo ich die Arbeit ursprünglich präsentiert habe, weil die keine Fremdsprachen wollten, musste ich irgendwie was übersetzen lassen. Und da habe ich einfach nur testweise einen Satz aus Heideggers Ursprung des Kunstwerks übersetzt. Und das war dann nicht nur lustig, sondern auch absurd und auf eine Art wunderbar poetisch, was dabei rauskam. Weil das, was Heidegger versucht, beziehungsweise vorgibt zu können, ist die Kunst zu definieren oder den Ursprung des Kunstwerks und des Künstlers. Und meiner Meinung nach funktioniert sowas nicht oder in der heutigen Zeit schon gar nicht mehr. Und was halt Google macht, ist eine eigene Erklärung, woher das die Kunst kommt. Was wir dann auch noch hören werden. Oh, ja, ich glaube, das ist genug. Das ist genug in meiner Arbeit. Ich würde mal denken, wir spielen einfach nochmal einen Teil, bevor Hannes Arbeit wieder so laut wird, dass man nichts mehr davon hat. Mir ist es wurscht. So etwas nennen wir seine Natur. Der Ursprung von etwas ist seine Herkunft. Herkunft der Frage über die Herkunft ihrer Arbeit befragt. Nach der Geburt haben wir ein gemeinsames Verständnis für die Künstler und Merk. tai, ką mes vadiname savo pobūdį. Kažkas kilmės yra jo kilmės. Kilmės klausimas paklausus apie savo darbo ištakos. Po gimimo turi bendrą supratimą apie menininko ir jo kūrinio. Kas ir kur yra menininkas, bet kas tai yra? Was und wo ist ein Künstler? Aber was ist das? Während der Arbeit lohnt die Arbeit eines Meisters. Kann sie noch arbeiten, ein Meister der Kunst als Künstler? Per darbą, gyrė magistro darbe, jis vis dar gali dirbti meno meistras kaip menininko. Menininkas yra svarbus darbo vietų šaltinis. Augalai yra menininko šaltiniai. Nėra jokios kitos. Künstler ist eine wichtige Quelle für Beschäftigung. Pflanzen sind der Ursprung des Künstlers. Es gibt keinen anderen. So. Wir haben ja noch eine Frage, habe ich gehört. Ich, Benjamin, ich hätte da direkt eine Frage. Hast du denn die litauische Übersetzung dann von irgendjemandem wieder rückübersetzt bekommen, um rauszukriegen, was denn da überhaupt an, wie das Ergebnis ist? Oder hast du es wieder mit Google zurückübersetzt? Oder wie, woher weißt also du, der Arbeitsprozess war wirklich so deutsch-litauisch, die litauische Version wieder zurück ins Deutsche und dann kam das absurde Deutsch zustande. Was im Litauischen geschah oder geschieht, wusste ich ja nicht, weil ich nicht Litauisch kann. Und hast du es später irgendwie erfahren? Und dann ja, über die Sprecherin, glücklicherweise gab es eine Austauschstudentin in der HGB, die hat mir versichert, dass es eigentlich genauso absurd ist wie im Deutschen, beziehungsweise fast dasselbe. Also dass, so, dass bereits der erste Übersetzungsvorgang das schon komplett zerlegt hatte irgendwo? Nicht komplett, aber schon. Also es gibt in dem Fall keine erste cleane litauische Version. Eine deutsche gibt es, aber die erste litauische ist halt schon eine fehlerhafte Übersetzung. Okay. Deine Frage beantwortet. Soweit ja. Das heißt, das, was wir jetzt nach dem Litauischen gehört haben, war dann eben wieder die Rückübersetzung. Also auch das Litauische. Analog dem Arbeitsprozess. Genau, also jeweils diese Stücke, es sind sechs, ist eine Version der Übersetzung. Ein Schritt. Es sind sechs Schritte, weil nach dem sechsten Transformationshergang eigentlich gab es keine weitere Änderung mehr. Wieso sechs Arbeitsschritte? Na eben, nach dem sechsten. Nee, also was sind die Durchgang? Also der Durchgang, schau, ich habe den Text übersetzt. Es gab eine Änderung zum Original und dann habe ich das nochmals übersetzt. Es gab wieder eine Änderung zur ersten Änderung und ich habe das so lange gemacht, bis keine Änderung mehr auftrat und das waren sechs Schritte. Nach sechs Schritten konnte ich das immer wieder also ins Deutsche, ins Litauische, es passierte nichts mehr. Er hat sich zu Tode übersetzt, Google. Er hat eigentlich Heidegger erstens zusammengefasst, es war kürzer, und auf den Punkt gebracht. Er geht nicht mehr weiter. Pflanzen sind der Ursprung des Künstlers, des Kunstwerks, und Künstler sind eine wichtige Beschäftigung. Das ist Fazit. Die Quintessenz. Google normal null Niveau irgendwie total. Ja. Und das, was ja eigentlich geschehen sollte, ist, dass das schon beim ersten Schritt keine Änderung mehr gibt, nämlich einfach eine perfekte Übersetzung. Ja. Was aber eben bei Sprachen wie Litauisch einfach unmöglich ist, weil sie anscheinend von den Usern abhängig ist, diese Qualität der Übersetzung. Also man kann da Verbesserungsvorschläge eingeben. Was ich natürlich nicht gemacht habe mit meinem Werk. Egal. Ja. Aber gibt es. Naja, Übersetzung ist ja grundsätzlich nie irgendwie eindeutig. Es gibt ja immer Interpretationsspielraum, oder? Natürlich, also selbst bei einer menschengemachten Übersetzung. Es wird niemals genau das Gleiche sein, aber es kann natürlich sinngemäß ähnlich werden. Und das ist bei Google jetzt ja eher der Punkt, dass es den Sinn verdreht. Ja. Ja, beziehungsweise den Sinn ja gar nicht kennt. Google übersetzt Wort für Wort. Und so kann man Heidegger ja nicht angehen. Beziehungsweise das, was du meintest, eine Übersetzung von Heidegger darf nicht nur sinngemäß, sondern sollte ja eigentlich wie eine mathematische Gleichung einfach so, ja, eigentlich ist es fast unmöglich, oder? Würde ich sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen. seine Wortschöpfung. Naja. Ich sehe gerade, dass hier 51. Ne, stimmt gar nicht. Was ist denn das für eine Uhr? Egal. Ja, stimmt. Ja, liest du mal Elva vor? Also vielleicht, ich glaube, man versteht es mit der Computerstimme nicht. Ja, aber sie besteht darauf, dass Albert das okay. sagt. Also was ich vergessen hatte, ganz am Anfang zu sagen, was mir eigentlich ja total wichtig war, wir hatten so gedacht, dass man hier auch anrufen kann und auch sich über Skype dazuschalten kann. Und zwar anrufen im Studio über, wo steht die Nummer? Ich sehe die Nummer nicht. Normalerweise steht sie hier. 0341 30 1 3 mal die 06. Und, also nochmal. 0341 30 1 3 mal die 6. 3 mal die 0 und die 6. Schwierig. Ja, vielleicht die online sind, skypeon-radio.org. Kann man sich auch einschalten, so wie der Herr Daniel vorhin? Er könnte, oder er könnte auch natürlich anrufen, statt zu Textmessage zu senden, aber wir reden auch gerne, also wir lesen das auch gerne für euch vor. Ja, wie gesagt, das heutige Thema ist Störungen. Also stört. Stört uns. As you wish, but if you're speaking German, Albert is going to appear somewhat demented in the context, cause he doesn't follow very sharply. Ja, also ich glaube, du musst das immer noch zusätzlich nochmal, weil ich verstehe wirklich kein Wort von Albert. Obgleich er eine sehr schöne Stimme hat. Ich habe das jetzt verstanden, ohne Kopfhörer. Ja, aber ich mit Kopfhörer nicht, weil ich habe ja dann noch Hannes Stärke. Ja, stimmt. Das habe ich nicht. Ich habe Elva gefragt, ob wir auf Englisch die Sendung weiterführen sollten und sie meinte, wie wir wollen. Ja, let's try to do it in English. Okay, du kannst auf Englisch, ich gehe mit Deutsch weiter. Oh, that's unfair. Nein, ich wollte sowieso Hannes gerade nochmal was fragen. Und zwar. But we can ask Hannes in English and okay, Elva could also. Let's ask in English, denn Hannes can answer in German. Or in English, or in Russian, right. Or in Lithuanian, or whatever. But then Elva has to communicate with us. Or in Icelandic. Okay, let's see. Hannes, you are a musician too. Yeah. How... wie wichtig, verdammt, wie wichtig... So, wie wichtig ist die Musik für dich, beziehungsweise... Das ist jetzt, soweit ich weiß, deine erste Arbeit, wo der Klang eine so große Rolle in einem Kunstwerk bei dir spielt. Trennst du das irgendwie eigentlich? Siehst du deine musikalische Tätigkeit als, sagen wir mal, Hobby, das Spaß macht? Oder wie verbindest du da deine beiden Tätigkeiten? Also es gibt tatsächlich noch andere Soundarbeiten. Und eine hat auch damit zu tun, warum ich diese letzte gemacht habe, aber egal. Wichtig ist mir, dass beide Dinge wunderbar zusammengehen. Bildende Kunst, in dem Fall ist sie ja, oder viele meiner Arbeiten sind ja doch relativ konzeptionell und irgendwo von einer gewissen, sagen wir, Sprödigkeit auch. Und vor allem der Arbeitsprozess besteht daraus, irgendwie sich Dinge auszudenken und dann langsam umzusetzen. Das ist also nicht etwas Unmittelbares. Dagegen Musik ist Musik machen, ist etwas, was ziemlich unmittelbar funktioniert, was aus dem Moment heraus entsteht. Und für mich gehen die beiden Dinge wunderbar zusammen, beziehungsweise sind sogar notwendig, komplementieren sich gegenseitig, weil sie zum einen das konzeptionelle Denken, oder in meinem Arbeitsprozess gibt es dann an der einen Seite konzeptionelle Geschichten, die irgendwo einen langen Vorlauf und langen Herstellungsprozess und ein relativ langer Weg, bis dann am Schluss irgendwas fertig ist, und auf der anderen Seite eben das Musizieren, was irgendwo im Moment, in Echtzeit eine Form der, wie auch immer, des Ausdrucks oder was auch immer darstellt. Und ich finde sie notwendig zusammen und kann sie auch gar nicht voneinander getrennt denken. Das ist, oder möchte sie gar nicht voneinander getrennt haben. Das eine mehr kopfgesteuert, das andere mehr vom Bauch. oder? So könnte man es sagen, ja. Also mir fällt es, ich muss sagen, ich weiß nicht, da gibt es sicher andere Menschen, die genau das Gegenteil behaupten, aber mir fällt es mit einem Instrument oder was auch immer eher schwer, ein Konzept auszudrücken. Das kann ich in der bildenden Kunst irgendwo schaffen. Da kann ich Gedanken tatsächlich ganz präzise fassen und entsprechend bearbeiten. Wohingegen ich dafür in der, ja, beim, das funktioniert für mich nicht in der Musik und in der Kunst bin ich offensichtlich auch kein expressiver, ich schmeiß mit Farbeimern gegen weiße Leinwände und habe ein unmittelbares körperliches Moment. In dem keine Sinne, romantische ich, Art oder... Nein, und auch kein Action-Painting oder was auch immer. Und so sind diese beiden Bereiche, die sich da wunderbar ergänzen. Ist das bei dir ähnlich? Du bist ja auch Musiker zum einen und zum anderen konzeptueller Künstler. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja, bei mir ist die Trennung wahrscheinlich noch ein bisschen radikaler wie bei dir. Also ich, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wahrscheinlich so wie Daniel jetzt gerade geschrieben hat, der Ton macht die Musik. Nein, was wollte ich sagen? Das eine ist für mich wirklich nur vom Kopf zu verstehen und das andere nur vom Bauch, wenn man so will. Also wirklich eine radikale Trennung, wo ich bei mir auch gar kein Konzept aufbauen will, wenn ich Musik mache. Auf jeden Fall, so würde ich das, das auch soll, das sehen. Soll eine Erfahrung, eine körperliche und natürlich psychische Erfahrung sein, während dem Machen und während dem Hören. Wobei ein Kunstwerk, obwohl es da eben dann auch wieder schwierig wird, wenn es fast nicht mehr zu unterscheiden ist zwischen Musik. Ja. Also von Musik, sorry. Das würde mich jetzt auch bei Elva interessieren, deswegen versuche ich es mal wieder auf Englisch. Elva, your work is also concerned with sound very often and with sculpture, and you just talked about what role music plays in the work, and how would you separate it, I guess? Was hast du nochmal gesagt? Das... Deine Frage auf Deutsch? Ich weiß nicht, Elva schreibt. Ja, wir müssen das eh noch ein bisschen warten. Daniel meint, anfangen ist leicht, beharren eine Kunst. Von Daniel hätte ich mir ja doch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Hörst du, Daniel? Hörst du? Also ich finde, er macht das sehr gut. Hat es geklopft? Ja. Ja, Lena klopft. Sollen wir noch mal ein Stück von dir spielen? Ja, wir müssen anfangen. Ja, wir müssen ja fertig werden, ne? Ja. Solange Elva noch schreibt. Dies ist, was wir Natur nennen, der Ursprung von etwas ist seine Herkunft, die Herkunft der Befragten, ihre Herkunft nach der Geburt. Haben ein gemeinsames Verständnis des Künstlers und seines Berges. Tai, ką mes vadiname gamta. Kažką kilmės yra jo kilmės. Šaltinio apklaustųjų jų kilmė. Po gimimo turi bendrą supratimą apie menininko ir jo kūrinio. Kas ir kur yra menininkas, bet kas tai yra? Was und wo ist ein Künstler? Aber was ist das? Während der Arbeit lobte die Arbeit des Meisters. Er kann immer noch funktionieren. Meister der Kunst als Künstler. Per darbą gyrė magistro darbe. Jis vis dar gali dirbti magistro meno kaip menininko. Menininkas yra svarbus darbo vietų šaltinis. Augalai yra menininko šaltiniai. Nėra jokios kitos. Künstler ist eine wichtige Quelle für Beschäftigung. Pflanzen sind der Ursprung des Künstlers. Der Ursprung des Künstlers. Es gibt keinen anderen. Okay, Ja, vielleicht also erstmal noch, Daniel will, hat gewünscht, dass die Arbeit wieder runtergedreht wird. So. Und wir haben jetzt schon mal mit Elva ein wenig im Skype, während des Gewitters vorgeskypt. Das kannst du, könnten wir jetzt ja mal lesen. Ich kann mal sagen, was sie zur Frage Verhältnis Kunst-Musik meinte. Sie meint, well, sometimes I use the titles from pop songs for artwork titles. But mainly music and art are separated for me. The use of sound is in context with environmental factors or objects situations. Wie jetzt hier zum Beispiel environmental factor wäre dann der Donner, den wir gerade von ihr laufen ließen. Hat sie noch mehr gesagt oder war es das? Das war's. Ich glaube, du musst jetzt noch direkt zu ihrer Arbeit was fragen. Ich kann noch ein Zitat von einem Michel Serres bringen, was mir freundlicherweise der Daniel geschickt hat. Danke, Daniel. Der Lärm ist ein Kotgewächs. Er macht die Besetzung eines Raumes unerträglich und eignet ihn sich daher an. Und deshalb kann jemand dieses Kotgewächs runterdrehen. Genau, das haben wir eigentlich getan, aber eigentlich war ja der Versuch, hier das im Radio so zu machen, dass jeder Radiohörer das selber für sich machen sollte. Und dass das wir es ihm erschweren, dadurch, dass wir noch zusätzlich drüber reden. Sie wünscht, dass Albert wieder mal was dazu sagt. Und zwar... And regarding this particular work, 2250, this radio intervention consists of recordings of the primitive sound of the atmosphere sent back into the sphere where it can be picked up by radio receivers. A sonic lisee on a pim, if you will. Also ich kann es tatsächlich auch verstehen, wenn ich mitlese, aber ich glaube, dass man das nicht verstanden. Hast du es verstanden, Hannes? Habe ich Sonic VCR verstanden? Sonic Mise en Scene, okay. Aber das kann Sonic, das... Nein, ein nicht Mise en Scene, eine Mise en Abîme. Was das genau ist, muss Elva vielleicht aus Litauen erklären. Elva, what is a Sonic Mise en Abîme? Ich kenne... I know the word mise en scène. Yes, I mix it up as well. Pardon my French, sagte sie gerade. Wir warten. Auf Skype. Ja, also vielleicht würde ich aber trotzdem den Text ganz gerne nochmal auf Benjamin statt auf Albert vorlesen. Mein Englisch, okay, ja. This radio intervention consists of recordings of a primitive sound of the atmosphere sent back into the sphere where it can be picked up by radio receivers. A sonic mise en abîme, if you will. Und was das heißt ist, it is... sort of self-reflexive in pompösen Worten. Ja. Eine eigentlich recht simple, aber wunderschöne Arbeit, wie ich finde. Ich muss dazu vielleicht sagen, wie die ursprünglich gedacht war oder wie die Arbeit, auch meine, ursprünglich lief, nämlich in Litauen in einem doch eher konventionellen Pop-Sender, wo diese beiden Interventionen schon sehr aus der Rolle fiel. Oder ich würde jetzt gerade, wo Hannes Arbeit so relativ leise ist, würde ich auch gerne nochmal ein Gewitter hören. Thank you. Dies ist, was wir in der Natur nennen. Herkunft von etwas ist seine Herkunft. Quelle des Ursprungs der Befragten. Nach der Geburt haben ein gemeinsames Verständnis des Künstlers und seines Werkes. Was ist ein Künstler? Was ist das? Tai, ką mes vadiname gamta. Kilmė, kad kažkas yra jo kilmės. Šaltinis kilmės respondentų. Po gimimo turi bendrą supratimą apie menininko ir jo kūrinio. Kas ir kur yra menininkas, bet kas tai yra? Per darbą, gyrė magistro darbe, jis vis dar gali dirbti magistro meno kaip menininko. Während der Arbeit lohnt die Arbeit eines Meisters. Er kann immer noch funktionieren. Meister der Kunst als Künstler? Künstler ist eine wichtige Quelle für Beschäftigung. Pflanzen sind der Ursprung des Künstlers. Menininkas yra svarbus darbo vietų šaltinis. Augalai yra menininko šaltiniai. Nėra jokios kitos. Es gibt keinen anderen. So, das war jetzt der letzte Teil und Elva hat gerade geschrieben, auch noch bezogen auf Benjamins Arbeit. Das finde ich. Ja, was mich jetzt ein bisschen verwirrt. Elva meinte gerade, a friend of mine was listening to your piece and she claims that it is in perfect Lithuanian. Also, Elva, what do you mean with perfect Lithuanian? I mean, grammatically, or does it make sense? So, das kommt dabei raus, wenn man fremdsprachige Arbeiten macht. Ja. Ah, okay, sie schreibt... The words are not mashed up by Google Translator. Regarding the syntax. Okay, but the sense probably is... But the sense, yeah. Okay, yeah. Das ist ähnlich, was im Deutschen gibt es ja auch grammatikalisch richtige Sätze. Nicht alle, aber fast alle. Aber irgendwo da, wenn ich das so sage. Aber schön so. Zu wissen, dass man auch, dass wir dann auch mit Google-Übersetzer perfekte liturgische Sätze ohne Sinn sagen könnten. Was, aber die Übersetzerin? Also meinte, das sei total kaputt. Ja, sie ist wahrscheinlich mehr auf den Sinn eingegangen, ne? Naja, I don't know. Elva. Wir können ja leider keine Liturgie und das wird auch noch eine Weile dauern, bis ich über mein Labas und Achu, also Hallo und Danke, hinausgekommen bin. Immerhin. Ich meine, deine Arbeit, die kann man überall zeigen. Die funktioniert wahrscheinlich in jedem Kunstraum dieser Welt. Ja, apropos Kunstraum, der ist, weißt du, wie diese Arbeit weiter? Hast du schon Angebote, beziehungsweise... Ich kann mich kaum retten. Das dachte ich, ja. Nein, also erstmal tatsächlich steht es in der Diplomausstellung in der Spinnerei. Ja, nochmals, da geht hin, wer noch nicht da war, in der Baumwollspinnerei, Halle... Werkschauhalle, genau. Das ist die Diplomausstellung von der HGB, das ist ein Wort, den wir, glaube ich, auch bis jetzt vergessen zu erwähnen. Das stimmt. ja, also Diplom. Nein, geht wegen Hannes hin. Geht auch wegen der anderen Arbeit. Geht auch wegen, ja, das muss man jetzt fairerweise sagen dazu. Und der andere Teil dieser Diplomausstellung findet auch in der HGB selbst in der Galerie unten statt. Es ist zweigeteilt, einmal HGB-Gebäude, Welcher Straße 11 und einmal Werkschauhalle Spinnerei. Gut. Leipzig. Wunderbar. Dann danke ich, dass du heute hier warst. Thank you, Elva, to Litauen, Lithuania, Lutheran. Vielen Dank, Daniel. Ja. Und das war On Radio. Wir sind definitiv nächsten Monat wieder hier. Jo, jetzt stellen wir hier die Arbeit aus. Vielen Dank. Radio.